Möchtest du gleich? Ja, ich wollte nur kurz sagen, genau, dass ich eigentlich am liebsten erst Verständnisfragen sammeln würde und komplexere Diskussionsfragen erstmal noch zurückstellen. Genau. Und auch ansonsten würde ich euch einfach bitten, selber ein bisschen auf euer Redeverhalten zu achten, dass wir möglichst alle mitkommen und keine zu langen Monologe werden. Und dann hätten wir hier die erste. Zwei Fragen, vielleicht nochmal, ob Sie das erläutern könnten. Das war ja nur ganz kurz angedeutet. Ich habe mir nur aufgeschrieben, die Zeitverausgabung im Reproduktionsbereich. Ja. Im Gegensatz zur Zeiteinsparung oder so im Reproduktionsbereich. Kannst du nochmal kurz erläutern, was mit Zeitverausgabung genau gemeint ist? Mhm. Und das Zweite war, als Sie auf Lacan gekommen sind, das Eingeschlechtermodell, ja, haben Sie gesagt, dass es sich um eine lediglich symbolische Vorrangstellung handelt. Nein, das habe ich, vielleicht ist dieser Vortrag etwas falsch rausgekommen. Mhm. Beim Lacan ist es so, dass der den Penis, also das... Ja, ich bin Lacan, genau, also es geht mir vor allen Dingen darum, dass Sie analysiert haben, dass in dieser Zeit, während, also sozusagen das, was Lacan als Eingeschlechtermodell zeigt, passt, von der symbolischen Vorrangstellung des Mannes sprechen. Und das hätte ich auch gerne nochmal erläutert, was genau das beinhalten soll, sozusagen. Also was Sie genau damit meinen. Ja, das habe ich da vielleicht ein bisschen irgendwie ungeschickterweise etwas zusammengepackt. Weil das mit dem Eingeschlechtmodell, was der Lacan meint, also wo sozusagen die Frau ein minderwertiger Mann ist und irgendwo die Vagina als nach innen gestülpter Penis gesehen wird und so weiter und so fort, das ist die Analyse vom Lacan. Und mit der symbolischen Vorrangstellung der Frau, da beziehe ich mich auf Heinz Honecker von 1991, seinem Aufsatz ist der Ohnmacht, heißt das Buch. Und da sagt sie halt, dass das in bäuerlichen Verhältnissen so war, dass die Leute da gar keine, wie in bäuerlichen Verhältnissen sozusagen, gar keine rechte Zeit hatten, so, also sag ich jetzt mal so salopp, irgendwo, oder es ging einfach nicht, dass du sagst, der eine irgendwo, der ist jetzt minderwertiger wie der andere, weil da standen einfach beide auf dem Acker. Also da musste einfach dieses Getreide eingefahren werden und irgendwie, das war zwar von der Kirche aus so mit Marienvorstellungen und so weiter, über Religion ist das dann rein transportiert worden in diese Verhältnisse. Aber diese Dichotomisierung, diese Hierarchisierende wie im Kapitalismus, in der Weise hat es noch nicht gegeben. Und was war da noch was? Deine erste Frage? Achso, die Zeit vor Ausgaben. Ja, genau, da war noch was. Ja, und zwar ist es so, die Frigga Haag macht das und das machen auch noch mehrere andere im Feminismus. Also das hat es eigentlich schon ziemlich frühzeitig gegeben. Zum Beispiel auch, sind dann auch Sachen, die im Feminismus jetzt gar nicht mehr so auftauchen oder von jüngeren Leuten gar nicht mehr so gewusst werden. So die Ilona Osten hat so ein Buch geschrieben, Beruf und Hausarbeit, wo sie auch diese Ausdifferenzierung macht, schon mit einer bisschen anderen Terminologie. Auf jeden Fall ist es halt so, kann man sich ganz einfach vorstellen, bei einer Herstellung von einem Produkt oder selbst auch in einem Büro oder so, ist es ja so, dass zumindest in der fadistischen Phase irgendwie, oder das gilt bis heute auch, dass ja gucken muss, dass möglichst viel Zeit eingespart wird, zum Beispiel am Fließband. Ne? Also das muss dann irgendwie ganz schnell gehen und da dürfen möglichst keine Leerzeiten oder irgendwas entstehen. Weil ansonsten kostet es was. Und natürlich irgendwie ist es unter Mehrwertgesichtspunkt darf das ja bloß wenig kosten. Ne? Also es ist ja klar. Ne? Und das ist aber so, wenn man jetzt den Umgang mit Kindern anguckt, oder mit alten Leuten, oder mit Pflegebedürftigen halt überhaupt. Da ist es halt so, da kannst du jetzt nicht wie am Fließband sagen, ich spare jetzt möglichst viel Zeit ein, sondern irgendwie, ich muss da irgendwie mich auch nach dem Zeitrhythmus sozusagen des Kindes richten. Also es ist dann, oder der Pflegebedürftigen richten. Also es geht dann halt einfach nicht, das ist eine andere Logik. Also zum Beispiel ganz beispielhaft jetzt irgendwie, ich pflege jetzt im Moment meine Schwiegermutter, die ist jetzt im Krankenhaus und die hat jetzt zusätzlich noch so einen Darminfekt gekriegt. Und irgendwie, das ist dann halt so, man ist dann bei ihrem Zimmer, die kann nicht mehr richtig laufen und die hat auch irgendwo Sehprobleme. Ja, und da muss dann halt immer raus aufs Klo, rein ins Bett und so, ne, weil Brechdurchfall und so. Da kannst du jetzt nicht sagen, irgendwie, jetzt mach mal schneller Oma oder so. Ne, also, Also das ist jetzt einfach so ein Beispiel, da bin ich halt jetzt momentan betroffen, denke ich mir jetzt auch, was der jetzt geht und so. Also vielleicht ist das ein bisschen klar geworden. Ja, zum Teil wird das ja schon versucht, oder? Ja, aber ist ja das Dilemma. Genau, aber das Bedürfnis kann halt nicht irgendwo darüber befriedigt werden. Ja, also das ist ja dann mit diesen Pflegediensten irgendwo so 2 Minuten für Haare kämmen und irgendwie und was weiß ich, 1 Minute für das Gebiss reintun und was weiß ich, das wird ja alles. Und das ist ja genau dann das, was dann irgendwie auch schief geht. Weil der Mensch, der wird ja dann behandelt wie eine Fabrikware im Grunde oder wie ein Normaler. Und irgendwo, das tut natürlich der Qualität sozusagen des Produkts, also in Anführungsstrichen, da nicht so gut. Ne? Und möglicherweise die Zeitansparung in der Produktion, aber ja auch nicht. Das kann auch sein, aber das ist irgendwie was, was sozusagen sekundär ist. Also wo ich sagen würde, die Grundlogik ist schon so, dass es um die Zeiteinsparung geht, prinzipiell. Also so in diesem Bereich der abstrakten Arbeit. Aber was hast du dir da gedacht? Vielleicht. Darf ich da schon drauf antworten, wo wir gerade dabei sind? Oder dann ist das verstanden? Na, das wäre doch jetzt bisher. Ja, wir haben gerade keine weiteren Meldungen. Ja, ich glaube, ich tue mich noch ein bisschen schwer mit dieser Unterscheidung, weil ich schon auch eben vor Augen habe, dass es so und so viele Minuten im Pflegeheim und so weiter, wo ich einfach irgendwie aus eigener Erfahrung von einer guten, mittlerweile sehr alten Freundin, die halt einfach in diesem Pflegeheim ist und sehr, sehr. Also sozusagen die Qualität leidet, ja. Und ich würde aber auch da sagen, das Grundprinzip, die Zeit einsparen. Ja, natürlich. Das ist ja sozusagen da jetzt, da ist sozusagen aus einem Bereich, also der Erwerbssphäre sozusagen, aus der Fabrikszene, ist da irgendwo sozusagen so ein Rationalitätsgesichtspunkt rübergeschwappt, also in einem Bereich, der eigentlich einer anderen Logik unterliegt. Und dadurch leidet da die Qualität darunter. Ja. Das Gleiche wäre ja, würde ich nur noch anführen, die Optimierung der Kindheit. Fußballtraining und dann zum Volleyball und dann noch Sprachen. Genau, so ist es. Man spricht ja auch schon vom Verlust der Kindheit, weil Kindheit ist ja selber ein Produkt, also des Kapitalismus, des wahlförmigen Patriarchats. Es hat es ja früher nicht so gegeben wie der Aries-Geschichte der Kindheit, oder wie man den ausspricht, das ist ja Franzose, ich kann kein Französisch. Also wie der da halt in einem dicken Buch also irgendwie zeigt. Und das wird ja jetzt wieder zurückgenommen, weil allein wenn man schon die Kinder sieht mit ihrem Schulranzen, also so diese Erst- oder Zweitklässler mit einem riesigen Ranzen und schwer und so. Aber ist nicht auch der Punkt, dass es halt einfach nicht funktioniert, wenn wir diese Bedürfnisse komplett, also auch nach Pflege und Liebe und so weiter, komplett nach der Zeitsparung Das ist es ja. Dann würde der Kapitalismus aber auch zusammenbrechen und deswegen, oder? Ich weiß nicht, ob der zusammenbrechen würde, also das glaube ich jetzt eher nicht. Also dass er daran irgendwie den Menschen geht, ist dann halt einfach scheiße. Ich meine, zum Teil ist das halt jetzt einfach, ist es ja schon so. Das ist ja schon so und ich glaube, es kommt auch noch mehr, dass irgendwo sozusagen dieser Pflegebereich, der jetzt so ausgedehnt worden ist, ne? Notwendigerweise, dass das wieder zurückgefahren wird, wenn sozusagen, weil es ist ja staatlich gesponsert, diese Pflegetätigkeiten, ne? Dass das sozusagen zurückgenommen wird und es wieder in die Privatsphäre entlassen wird. Da kommt einfach diese Verwilderung, von der ich spreche, dann wieder volle Kanne raus. Weil dann wird es dann nämlich hauptsächlich auch den Frauen wieder zugewiesen. Ne? Die Typen reden vielleicht ein bisschen, dass sie das ja ganz toll ist, sie wollen sich den Kindern widmen oder sonst doch was. Ne? Aber das ist halt bloß verbal da. Und dann haben Frauen irgendwie halt dieses beschissene Problem, und es ist wirklich jetzt schon ein riesengroßes Problem, dass du das alles unter den Hut kriegst. Und bezahlt wird es natürlich auch nicht einmal schlecht. Und das ist ja gerade das Problem. Also, und das ist, also ich glaube jetzt nicht, was heißt, der Kapitalismus zusammenbrechen wird. Auf jeden Fall kommt da irgendwie so eine fundamentale Krise, aber ganz klar nicht raus. Also so. Jetzt direkt dazu, da haben wir auch nochmal Verständnisfragen, nur dass ich es sortieren kann. Okay, alles direkt dazu. Dann zuerst du. Ich habe mich gerade gefragt, wie man den Bereich der Bildung da einordnen kann, weil eigentlich ist Bildung ja, also Bildungsinstitutionen sind ja eigentlich pädagogisch und es ist ja Umgang mit quasi Pflegebedürftigen oder zumindest mit Menschen, die Aufmerksamkeit brauchen, ist aber im Endeffekt ja quasi ein Bereich der Wissenschaft, der nach diesem Assoziationsschema ja eher diesem harten Faktenwesen, also dem männlichen, zugeordnet werden würde. Naja, es ist halt so mit dem Bildungswesen und so mit der Pädagogik ist ja das eigentlich so eine Sache, dass das ja eigentlich ein urweiblicher Bereich ist sozusagen, wenn du dir das einmal anguckst. Also wie das aufgeteilt ist, wie viele Leute jetzt also Pädagogik studieren in Männlein und Weiblein aufgeteilt. Und es ist auch so, dass Pädagogik eigentlich so ein typischer Frauenberuf war. Also wenn du überhaupt einen Beruf irgendwo sozusagen ergreifen konntest, dann war das der Lehrerin. Und es ist bis zum heutigen Tage ist es so, dass das Frauen eigentlich dann auch so ganz gerne machen, weil man da also quasi so einen Halbtagsjob angeblich hat. Ne? So bis jetzt zumindest, wo es keine Ganztagsschule gibt. Und ich meine, wenn du dir mal die Sozialpädagogik anschaust, dann ist das ein Produkt der Frauenbewegung. Also so Alice Salomon und irgendwo so geistliche Mütterlichkeit dann später auch und Mütterlichkeit irgendwie sozusagen in die Welt tragen und so weiter und so fort. Also das ist alles was, ich meine, das mit dem Zeit haben und sonst noch was, das ist natürlich irgendwie eine ziemlich abstrakte Bestimmung und das trifft auch im konkreten Einzelnen wesentlich zu. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich aber auch so, also ich kann mich an grauenhafte Lehrerinnen erinnern, irgendwie in meiner Kindheit. Also vor so einer Hausarbeitslehrerin, Fräulein Tauber hat die geheißen damals, die war schon so 55 oder was. Also an die denke ich wirklich heute noch manchmal, auch was diese schwarze Pädagogik angeht. Das klingt jetzt vielleicht witzig, aber für mich ist das ernst. Ja, also verstehst du, das ist nicht so, dass du das jetzt da so empirisch verwechseln darfst, dass dann alle Frauen dann oder die der Zeitlogik der Zeitverausgabung, dass das jetzt alles klappen muss oder dann so abläuft. Das ist eine theoretische Bestimmung. Also und so konkrete Empirik, die laufen dann noch einmal anders ab. Ich meine, das ist ja von jeher gewesen. Schule ist im Grunde genommen eine Disziplinierungsanstalt. Irgendwie, da kommen die Leute rein und werden gedrillt. Also das ist von Anfang an so gewesen. Und ich denke, für die Schüler, ja, ist das natürlich mit der Effizienz, da schneidet sich sicherlich was. Wie du das mit deiner Frage vorhin auch gemeint war, denke ich mir. Also weil da sollen ja die Leute gedrillt werden auf das kapitalistische Patriarchat hin. Es ist ja auch in der Familie so. Ist ja nicht nur so, dass da irgendwie diese weichen Mütter oder was weiß ich und die erfüllen alle. Also jetzt in der fatistischen Familie, ne? Und die dann alle irgendwo bloß nett zu den Kindern sind und irgendwie und der Vater ist dann halt irgendwie derjenige, der da die Außenwelt repräsentiert, wie es in der Psychoanalyse halt so ist oder so, sondern irgendwie, das ist ja eine beinharte Subjektherstellung dann auch für den Kapitalismus, also so Erziehung und sowas. Ich wollte noch eingehen auf diese Frage vorhin, wie die Logik sich wirklich auf alle Bereiche übertragen kann, also diese Zeiteinsparungslogik und ob es nicht doch irgendwo eine Grenze gibt, dass der Kapitalismus quasi zusammenfällt, wenn ganz, zum Beispiel jetzt bei der Erziehung, wenn man sagen würde, oder sich zumindest nicht mehr steigern kann. Wenn man jetzt sagt, bei der Erziehung, die Kinder immer früher ganz viele Sachen zugemutet werden und sie deswegen vielleicht nicht mehr wirklich sich entwickeln können, oder dadurch vielleicht auch Krankheitsbilder entstehen, oder jetzt sind das nur Annahmen irgendwie, dann führt das ja auch zu einer Leistungsabnahme. Und zu, wenn jetzt zum Beispiel mehr behinderte Menschen in der ist auch ein schwieriger Begriff, aber in der Gesellschaft sind, dann führt es ja dazu, dass auch die irgendwie die das wieder entschleunigen oder Rücksicht auf die genommen werden muss. Spricht der Lesse nicht. Ha? Hier spricht der Lesse nicht mit der Beschleunigung. Ja, sag mal. Also das ist ja quasi wieder Ach, der Loser war das. Ja, Frankfurt, Landnahmebeschleunigung. Ja. Dass sich da quasi automatisch wieder eine Gegenbewegung ergeben muss. Ja. Naja, ich meine, wir haben es ja jetzt irgendwo, ich meine, irgendwie, wir haben ja das mit diesen ganzen Psychopharmaka-Geschichten und so. Ne? Also ich meine, das sind ja so Burnout-Sachen und diese ganzen Dinge, die es da jetzt gibt. Ne? Also irgendwie, also ich hoffe halt immer irgendwie natürlich, dass sich das irgendwie, es muss sich ja entschleunigen sozusagen. Ne? Also oder es müsste sich entschleunigen, sagen wir mal so. Ne? Und irgendwie, das ist ja nicht hinnehmbar. Also das ist ja Skandalon. Ne? Und das muss man ja auch skandalieren. Ne? Aber ich weiß jetzt nicht, wie der Kapitalismus da sozusagen umgeht. Weiß ich nicht. Also ich glaube jetzt kaum, also ich finde das halt irgendwie dann auch, weil irgendwie mit so weichen Methoden oder sowas, wie dieses ganze Psychozeugs oder sowas, das ja auch ganz groß im Schwange ist. Ne? Das ist ja dann selber, wird ja auch schon wieder eingesetzt, irgendwie zur Effizienzsteigerung. Das ist ja so, aus diesem linken Ghetto ist das ja sozusagen ausgebrochen, ne? Aus diesen Alternativszenen und ist schon längst in Managementkonzepte rein und ist irgendwie, ja, also Psychologen sind doch heutzutage überall und labern da ihr Zeugs rein irgendwo. Das, was jeder weiß, das sagt der Psychologe und dann irgendwie der Herr Dr. Diplom. Also finde ich irgendwie komisch, weil vieles ist da irgendwie ziemlich platt und banal. Ja. Also was ich meine, ist auch, also wenn ich das wirklich auf alle Lebensbereiche übertragen würde, dann würde unsere Lebensgrundlage ja im Prinzip weg sein. Also ich meine, ohne den sinnlichen Bereich, ohne was Sie jetzt als symbolisch weiblich irgendwie beschrieben haben, wenn das quasi von dieser nette von männlichen Logik irgendwie alles dominiert wird, dann ist ja, stirbt ja irgendwie die Lebensgrundlage ab. Naja, das ist ja, so, das sage ich ja auch mit der Verwilderung des Patriarchats. Ne? Also das sind ja dann auch tatsächlich irgendwo so Sachen, wo man halt genau sieht, irgendwie dieses Überbord, dieses Männlichen, wenn man das jetzt einmal so problematisch so sagen will, das kann nicht, weil wie so gestandene Marxisten manchmal sagen, einfach so die Dominanz haben, ne? Und dieses Abgespaltene, das ist dann einfach nicht mehr da oder so, sondern das kostet was dann. Ne? Das hat Folgen, dass diese Reproduktionsbereiche, dass die halt dann immer so da sind. Die kann man nicht einfach wegtun. Und dann sagen, wir machen das jetzt alles einfach irgendwo sozusagen fabrikmäßig, das läuft halt nicht so. Und ich meine, das mit der Verwilderung des Patriarchats, das ist ja dann schon auch so, hängt ja auch zusammen mit diesem Überflüssigwerden irgendwie von Menschen. Und hängt ja auch dann, also es gibt ja dann, das Zitat habe ich jetzt nicht gebracht, aber ich bringe es in mein Buch, also wie das dann von der Christa Wichterich, wie das dann halt irgendwie abläuft in so Slums von Nairobi. Ne? Also tatsächlich, dass halt dann die Frauen die Kinder mit Nachbarinnen und Verwandten aufziehen, die Männer irgendwie mehr oder weniger rumhängen und irgendwie der beste Freund ist der Alkohol und so. Und die gehen dann, sind dann auch einmal auf einmal weg, die Männer, ne? Am nächsten Morgen, man weiß nicht wohin, man weiß nicht, was ist. Und die Kinder genauso und vielleicht kommen sie zurück, vielleicht kommen sie nicht zurück. Also das heißt, es ist dann halt eine totale Verwahrlosungstendenz da, wenn es dann alles wegbricht. Ne? Also durch diese patriarchale Wertabspaltungslogik sozusagen in ihrer vollen Entwicklung, also bis hin zum Verfall. Okay. Also es wird ein bisschen komplexer und ich hoffe, ich kann das darstellen, deswegen habe ich es mir nochmal extra mit. Ja, ja. Erstmal danke für den Vortrag. Ich habe schon beim Lesen des Buchs und auch jetzt wieder so das Gefühl gehabt, es ist sehr schlüssig und sehr kohärent und gleichzeitig lässt sich dann bei mir immer so ein Unbehagen rein, weil ich dann immer nicht weiß, okay, wenn es jetzt so abgeschlossen funktioniert, funktioniert das wirklich auch in der empirischen Wirklichkeit. Deswegen muss ich irgendwie an der Stelle eher vom Gegenstand herkommen und vielleicht auch versuchen, nochmal auf das Empirische oder auf die Entwicklung einzugehen, dass tatsächlich immer mehr traditionelle Reproduktionstätigkeiten kommunifiziert werden, also zu wahren werden. Und ob das jetzt die Altersversorgung ist oder die Kinderbetreuung oder auch Haushaltstätigkeiten, also da irgendwie eindeutig klar ist, okay, die sind mittlerweile kaufbar und verkaufbar und sind sozusagen nicht frei von der oder sind keine Abschreibung mehr. Genau, und deswegen wäre meine Frage, stellt diese neue Form von, um jetzt mal ein Dürrungswort zu bleiben, Landnahme, stellt sie den Kern dieser Theorie in Frage? Du würdest wahrscheinlich sagen nein, weil die Abspaltung auch darin bestehen bleibt, indem zum Beispiel überwiegend Frauen in diesen Berufen arbeiten. Aber an der Stelle auch nicht nur Frauen drin arbeiten, sondern es auch wieder zeigt, es hat eigentlich nichts mit Frauen zu tun. Ja. Und an der Stelle würde ich nochmal direkt fragen, wie sieht diese dialektische Verschränktheit von Wert und Abspaltung in deinem Theorem aus? Weil ich das Gefühl habe, du gehst von zwei Seiten dran. Am Anfang, also bei der Entwicklung im Eingangskapitel von dem wahnproduzierenden Patriarchat, kommst du vom Wert her und sagst dann, okay, dass was abgespalten und nicht identisch ist. In dem Moment wird an die Frauen delegiert. Das heißt, die Idee ist erstmal, okay, der Wert produziert etwas, was nicht in der Identität des Werts selber aufgeht. Der produziert es nicht. Darf ich das mal klar sagen? Seine dialektische Vermittlung, das ist nämlich was völlig anderes. Okay. Weil das die Voraussetzung ist, irgendwie, dass der Wert überhaupt existieren kann. Eine Dialektik irgendwie ist nicht was, was irgendwie was produziert, sondern diesen Wert gäbe es gar nicht. Und da kannst du auch nicht sagen, irgendwie, weil das kommt nämlich auch öfter als Frage. Ja, aber wie ist denn das? Kann man die Abspaltung auch ohne den Wert denken? Ne? Kann man den, aber das ist ja insofern, also ich meine, das ist ja vielleicht gerade auch ein Verdienst vom Poststrukturalismus, oder das war im Grunde genommen auch schon im Existenzialismus einer Simone de Beauvoir drin, dass du irgendwo da nicht sagen kannst, da gibt es kein Erstes im Sinne von einer formallogischen Überlegung, also wenn du dialektisch argumentierst. Da gibt es auch kein Ursprüngliches, sondern da bedingt sich beides. Und irgendwo, das stimmt zwar, dass du erst einmal die Abspaltung schwer ohne den Wert darstellen kannst, es ist dann aber ein darstellungslogisches Problem und kein inhaltliches sozusagen und kein methodologisches. Okay. Gut, dann versuche ich das trotzdem aber kurz weiterzuführen. Ich glaube, dass das Argument schon getroffen hat. Also es zeigt sich meines Erachtens nach jetzt, dass der Wert erstmal, was die Sphären angeht, Produktion und Reproduktion, dass der Wert selber von sich kalt macht und tatsächlich sich nach und nach irgendwie einverleiben kann, wenn er das will. Also tatsächlich irgendwie auf das Bügeln oder auch, also auf das Essen, also alles mittlerweile in Identitätslogik im Sinne von Warenwirtschaft aufnehmen kann. Und an der Stelle, wenn man das dann nicht mehr, also das nicht identische nicht mehr vom oder die Abspaltung nicht mehr vom Wert her sieht, ob man dann sich in das Argument flüchten kann, okay, aber da arbeiten immer noch Frauen, also ob sich da nicht das ganze Argument verändert, wenn dann plötzlich von Frauen herkommt und sagt, deswegen ist das, was mittlerweile kommodifiziert ist, trotzdem noch abgespalten. Ja, weil das eigentlich ist, kann das eine auch, also gleichzeitig das andere sein. Also wirklich gleichzeitig. Also ich habe irgendwie was, also das ist natürlich jetzt tatsächlich sehr komplex und da sind allerhand Aspekte drin und da kann ich ja gar nicht auf alles eingehen. Es ist auf alle Fälle so, es gibt ja diese Care-Diskussion momentan auch ganz dicke. Ne? Ja. Und ich finde, also weniger bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt sagen würde, ich tue jetzt tatsächlich, was die heutige Zeit angeht, Frauen irgendwo sozusagen im Reproduktionsbereich oder Care zuordnen. Das kann sich der Kapitalismus, das kapitalistische Patriarchat schon gar nicht mehr leisten. Deswegen muss ja auch den Frauen von oben gouvernementalitätsartig irgendwie reingedrückt werden. Ihr müsst da in technische Berufe oder sowas. Also so ist das ja nicht schon ewig lang. Also der Schiermacher sagt auch, ja, Frauen, die sind zwar irgendwo was mit Gehirn, Forschung und so, nicht so gut irgendwie im Ingenieurswesen, aber es ist so, dass 20% irgendwie sehr wohl irgendwie das schaffen können, also nach diesen ganzen Berechnungen, also müssen da auch 20% nein in das Ingenieurwesen oder so. Also das ist so, ich glaube, der Kapitalismus kann sich das gar nicht mehr leisten in seiner Verfallsform, dieses kapitalistische Patriarchat, Frauen einfach so auf den Reproduktionsbereich festzustampfen. Weil das ist ja auch immer, das ist ja, das hört man heutzutage sogar noch, es geht wieder darum, irgendwie nach dem alten Motto, Frauen zurück an den Herd. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwie Frauen zurück an den Herd. Das war vielleicht nach dem Ersten Weltkrieg oder nach dem Zweiten so, aber heute auf gar keinen Fall. Da irgendwie Frauen, die sollen ja reingeschubst werden. Nach der Scheidung irgendwie müssen Frauen irgendwie im Gegensatz zu früher sich selber irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen und der Mann, der muss, also sobald es geht, sobald es möglich ist und der Mann muss da eben nicht mehr das berappen, wenn Kinder da sind oder sowas. Also irgendwie alles ist darauf ausgelegt, dass Frauen eigentlich nicht allein in die, also Hausfrau geht gar nicht mehr heutzutage, das geht gar nicht mehr. Und ich denke aber trotzdem, trotz alledem ist es so, selbst wenn das so ist, wenn sie Kinder wollen, wenn sie Kinder haben wollen, dann, oder auch wenn sie Beziehungen haben, das ist ja heutzutage immer noch so, dass der Verbalradikalismus bei Männern dann groß ist, sie wollen auch Hausarbeit machen und so weiter und so fort, sind dann aber Kinder da und ist die Beziehung schon einige Zeit vom Bestand, dann ist es immer noch so, dass sich irgendwie seltsamerweise das von Zauberhand sozusagen einstellt, dass dann Frauen doch primär für Kinder da sind. Oder selbst wenn Männer sich dann kümmern, gibt es Untersuchungen, dass die dann die prestigeträchtigeren Haushaltstätigkeiten übernehmen. Nämlich zum Beispiel mit Kindern spielen und nicht gerade irgendwie die Scheiße wegmachen oder sowas. Ne? Und ich meine, das sind halt alles so Sachen, irgendwie, das muss man durch so ein Prisma gebrochen dann halt noch sehen. Ne? Und ich glaube halt auch zum Beispiel, dass das auch so ein Pyrrhus-Sieg ist. Also Frauen emanzipieren sich heutzutage um Kopf und Kragen. Wenn sie da das mit diesem ganzen komischen Quotenzeug sind, die Frauen in die Aufsichtsräte und so. Also erstens einmal, ich kenne überhaupt keine Frau irgendwo, die in irgendwelche Aufsichtsräte irgendwie kommen könnte. Oder so, als wären alle Frauen, die stünde denen das irgendwie so zur Option. Und zum Zweiten, glaube ich, ist es auch so, dass Frauen irgendwie sich das sinkende Schiffe, wie das der Ulrich Beck mal gesagt hat, erobern. Weil man muss natürlich sehen, also dass natürlich Politik und vor allen Dingen auch Ökonomie, dass das natürlich enorm an Prestige und auch an Legitimation verloren hat in der letzten Zeit. Und da gibt es ja auch schon Untersuchungen, haben übrigens so interaktionistische Konstruktivistinnen gemacht, die Gilde Weister und Betterer, glaube ich. Zumindest kommt es in einem Aufsatz bei denen vor, dass das so ist, wenn Frauen also Arbeiten machen, die ehemals Männer gemacht haben, dass die dann auf einmal im Ansehen runterrutschen. Also bei der Sekretärin ist das zum Beispiel so, das war früher ein männlicher Beruf, ne? Und dann ist es in die weibliche Hand übergegangen und dann war es auf einmal die Tippse und das Fräulein oder irgend sowas. Also das sind... Bitte? Bei Ärztinnen? Ja, genau. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ganz schön flutscht, runterflutscht. Also so, was so, den heiligen Arzt gibt es ja heutzutage auch nicht mehr, so den Heiler oder sowas oder die Götter in Weiß oder sowas. Also das hat ja auch ganz schön gelitten. Und ich denke, das hat schon, also da muss man schon einen Zusammenhang sehen mit dieser Sache. Ne? Und da finde ich das eben schon wichtig, dass man sich da nicht so in der Empirie verliert, sondern dass man da halt sieht, also nicht dem auf den Leim geht. Ich meine, die Frauen sollen jetzt irgendwo irgendwie da den Karren wieder aus dem Dreck ziehen, also so auch im Metamaßstab sozusagen, Ökonomie oder sowas. Ne? Aber irgendwie ist es ja auch so, dass sie sind halt Krisenverwalterinnen. Ne? Also irgendwo, das ist dann schon auch so, Maria breit den Mantel aus, wie es irgendwie in so einem katholischen Kirchenlied dann heißt. Und es ist immer noch verbunden, mehr oder minder unbewusst, mit dieser Mutterfigur oder sowas im Grunde genommen auch. Und sie erobern sich da meiner Meinung nach sinkende Schiffe. Und es fragt sich überhaupt prinzipiell vom Standpunkt dieser Wertabspaltungskritik aus, ob es überhaupt da einen Darf macht, heutzutage sozusagen solche blöden Jobs überhaupt anzunehmen. Also ob man dafür überhaupt kämpfen soll. Weil das ist jetzt zwar ein bisschen schräg, aber wie im Vergleich, wenn man sagt, irgendwie bei den Nazis irgendwie waren halt Frauen unterdrückt oder das war hierarchisches Verhältnis oder so. Das ist eh für einen Arsch, ob sie jetzt im Faschismus eine Machtposition haben oder nicht. Das ist von vornherein für einen Arsch. Und da frage ich mich dann halt in gewisser Weise, also obwohl es eine ganz andere Ebene ist, wieder möchte ich jetzt gar nicht so einfach gleich vergleichen, aber in einem bestimmten Punkt dann doch, ob die Frauen jetzt im Niedergang des Kapitalismus was zu sagen haben oder nicht, ist eigentlich scheißegal, könnte man sagen. Also in einer gewissen Hinsicht. Ne? Also und da denke ich irgendwo, ist es halt gar nicht so einfach, weil ich denke natürlich auf der anderen Seite schon, also mir stinkt es gewaltig mit dieser Sexismusgeschichte und so, was ich da nicht alles in meinem Leben erlebt habe. Denke ich mir manchmal, ich bin die erste Frau, die echt mit einer Knarre irgendwo hinläuft. Da und irgendwie, also dann echt und da so ein, aber so ein, ein Statement hinterlasse, entspricht das oder so. Ne? Aber ich meine, es ist halt alles gar nicht so einfach. Ne? Ja, genau, das ist auch nicht einfach. Also leider Gottes bewege ich mich nicht in einschlägigen Videos. Aber naja, gut, Spaß beiseite. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das ein bisschen was gebracht hat. Ja. Katja? Später mal. Ja, ja, es klang jetzt schon so ein bisschen an, meine Frage wurde schon bereits, aber ich frage es trotzdem nochmal, oder inwiefern halt diese, also wenn es halt diese zwei Sphären gibt, also den Wert und dann dieses Abgespaltene, und das ist halt so in der Postmoderne ja schon ein bisschen flexibler zeigt, ob ja. man auch sagen würde, dass das irgendwann halt, also dass diese Sphäre ganz von den Frauen auch selber wegbewegt oder inwiefern die Frau dafür notwendig ist. Also es könnte ja auch halt, also dann gibt es halt sozusagen immer noch die Produktion und die ist vielleicht immer noch nicht komplett irgendwie beantwortet, sondern halt, aber dann sind es halt wirklich Männer, die dann auch irgendwann mal nicht nur mit den Kindern spielen, sondern halt auch andere Sachen, also das ist halt so. Ja, das wäre ja wünschenswert. Ja, also ich denke, das mit dem, dass das Frauensache ist, das ist natürlich historisch zu sehen. Ja. Und das muss man natürlich schon in der Geschichte sehen. Also so mit bürgerlichen Frauenbildern und Herausbildung der Clanfamilie und so weiter und so fort, was ich da jetzt auch alles gesagt habe. Also theoretisch könntest du jetzt natürlich sagen, könnte es auch anders sein. Auf der anderen Seite finde ich das aber dann problematisch, weil dann, das ist, es gibt nämlich so eine Tendenz, die gehört selber zur Abspaltung, dass man nämlich das alles sozusagen logisch einebnet und dann irgendwie sagt, ja, Reproduktionstätigkeiten könnten genauso von Männern ausgeübt werden. Und dann ist dieses ganze Geschlechtsspezifische sozusagen weg, was in der Struktur und in der Gesellschaftsstruktur und auch so in diesem gesellschaftlichen, androzentrischen Unbewussten noch ganz arg da ist. Also das ist halt eine Form von Fragestellung, die formal logisch ist. Die Fragestellung jetzt, das begegnet mir öfter. Aber was uns ja gar nichts bringt. Also was uns jetzt da gar nichts bringt und was auch ein Einblick in die Logik, also in einem dialektischen Sinne jetzt da halt auch nichts bringt. Und das Letztere ist meiner Meinung nach notwendig, um das Ganze überhaupt wegzukriegen. Das wegzukriegen ist ja meine Intention. Deswegen mache ich das Ganze, ja. Und da, glaube ich, darf man halt nicht, weil es gab nämlich gerade so in den 90ern irgendwie so eine Zeit, irgendwie, jetzt geht es immer weiter mit der Individualisierung und Frauen sind gleich und irgendwie es ist eine Verwirrung von Geschlechtern da und irgendwie da gab es praktisch keine Frauenbewegung in dem Sinne. Ne? Und es ist irgendwie schon alles, wir sind schon auf dem Weg, irgendwo sozusagen, das braucht man gar nicht mehr so thematisieren. Und dass das eben nicht so ist, das zeigt ja jetzt auch gerade die neuere Entwicklung. So ungefähr ab 2005 irgendwie merken jetzt halt auch jüngere Frauen, hoppla, wir haben immer gedacht, wir sind immer emanzipiert oder so, ne? Postmodern, Postfatismus und sonst noch was. Und jetzt steckt man da drin, irgendwo in der also stehen wir im Beruf oder irgendwo oder im Studium und so und da ist immer noch diese gläserne Decke da oder wir werden immer noch blöd angemacht von irgendwelchen Männern, ne? Oder irgendwie, obwohl wir bildungsmäßig gleichgezogen sind, wird man dann wie eine Sekretärin behandelt oder wie eine Tippse oder irgend sowas oder eine, die halt nicht so ganz, mit der spricht man dann fast in der Babysprache oder so, behandelt sie als Sekretärin oder sowas. Ja, da geht dann doch auch der Hut hoch und das ist doch dann auch so der Hintergrund. Also, und von daher wäre ich da halt irgendwo, also würde ich irgendwie diese Fragestellung falsch finden, die du jetzt. Ja, ich finde halt, also es ist nicht nur formal, weil ich finde schon ein bisschen wichtig, also zu gucken, inwiefern hängt halt dieses Reproduktive mit dem Geschlechtsfragen. Ja. Ja, das finde ich auch wichtig, aber das würde ich auch da keineswegs bestreiten, sondern da sage ich ja selber, dass das historisch herausgebildet ist. Und auch, denke ich, irgendwie auch so eine Übertragung da ist, so intergenerationell oder generational, oder wie das heißt. Und dass da so ein androzentrisches Unbewusstes da ist, das uns sozusagen hemmt, das uns hemmt, irgendwie da wirklich emanzipativ zu werden. Und dann auch Rückfälle gibt und sowas. Und ich glaube, sowas ist halt wichtig. Und mir geht es schon auch darum, gerade so diese Zuweisung, diese biologistische, die ist ja tatsächlich auch was, was im Kapitalismus erst aufgekommen ist. Also irgendwo zum Beispiel gibt es so ein Buch von dieser Bardot-Herr, oder wie die heißt, über die Mutterliebe oder so, wo die halt dann auch zeigt, wie das sich herausgebildet hat, also so bei der Konstitution des kapitalistischen Patriarchats sozusagen, überhaupt so dieses Bild von der Mutterliebe und dass irgendwie die Frauen überhaupt, irgendwie Kinder überhaupt die Mutter brauchen und so diesen ganzen Firlefanz halt. Also darauf wollte ich auf gar keinen Fall raus. Aber ich denke mir, um hier nicht, sage ich jetzt mal so, essentialistisch zu sein, kann man auch nicht sagen, wir tun das jetzt ganz weg und wir vernachlässigen eben gerade diese historischen Wurzeln, die ja immer noch wirken, die ja immer noch da sind. Sondern ich denke, die müssen wir um dessen Willen gerade transparent machen. Und was ist da heute noch da? Ja, meine Frage geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Also ich würde gerne mehr über die analytische Ebene der Wertabspaltungstheorie wissen. Ich habe verstanden, dass sie prinzipiell auf der Formanalyse sozusagen da ansetzt und dass sie darstellen will, und ich denke, das kann sie auch, dass der Wert sozusagen nicht um eine dunkle Seite kann und die irreversibel miteinander vermittelt sind. Ich finde aber ein bisschen teilt dann die Wertabspaltungstheorie die Schwäche aller Formanalysen, dass sie nämlich sehr einsichtig sind auf diesem Faktenlevel, aber dann nicht sehr viel über den Gegenstand eigentlich aussagen können, wie die wieder konkret historisch auftritt. Und deswegen würde ich mich interessieren, ja. Was würdest du über diese formanalytische Stimmung hinaus über die wertabgespaltene Sphäre sagen? Also zum Beispiel spielen da Ausbeutungsverhältnisse, wenn ja, welche eine Rolle? Ist das alles historisch kontingent in einer gewissen Fahrtabhängigkeit oder nicht? In einer was? In einer gewissen Fahrtabhängigkeit. Fahrt? Fahrtabhängigkeit. Also ist das historisch zufällig? Ja. Dockt Zunge sozusagen an das Vorhergehende an und dann zuletzt auch die Tätigkeit selbst, die quasi Material bestimmt ist, ist diese Tätigkeit, diese Care-Tätigkeit, was mit emotionalen Sachen zu tun hat, ist die vielleicht, kann man die auch vom Inhalt her bestimmen? Und wenn ja, auf welcher Grundlage? Was man jetzt da mit Grundlage? Da sind das letztlich anthropologische Grundbedürfnisse, ach so, die sich da artikulieren, oder ist es sozusagen etwas, was verfremdet ist? Also ich fange jetzt einmal mit dem Letzten an. Also ich denke, das nervt mich auch so an diesen Care-Debatten, weil da nämlich irgendwie mehr oder weniger unterschwellig immer irgendwo mit so einer moralischen und anthropologischen Sichtweise gearbeitet wird. Und ich denke, es ist banal, dass also jetzt der Mensch halt ein soziales Wesen ist. Ne? Aber so wie das jetzt läuft bei uns, ist es was typisch kapitalistisch patriarchal geworden ist und nicht irgendwie was, wo du sagen kannst, das sind dann auch irgendwie so diese ganzen Argumentationen, die man dann so im Alternativ- oder so solidarischen Ökonomiespektrum oder sowas findet, da irgendwie, da leben wir jetzt das eigentliche Leben, also jenseits des Werts oder so. Das halte ich alles für einen Unfug. Das gehört zusammen. Und der Wert, der hat auch noch nie, also sag ich jetzt mal so platt, hat noch nie leben können ohne irgendwelche Tätigkeiten oder Bereiche außer ihm. Das ist ja das. Aber das mit dieser Formanalytik, was du jetzt gesagt hast, mit dieser Formanalyse, dass das irgendwie daran krankt, irgendwo sozusagen, wie es konkret aussieht, da würde ich dir jetzt widersprechen. Also das sind so Formanalysen, die du jetzt meinst, zum Beispiel von dem Heinrich, da würde ich das sagen, ne? Die nämlich diese geschichtliche und Prozessdimension völlig, wo das ein Nebengleis ist und wo es da eigentlich nicht drauf ankommt. Aber bei mir war das ja jetzt so, also zum Beispiel ist das vom Robert Kurz, dieses neue Buch Geld ohne Wert, ne? Da wird es auch sehr transparent gemacht, dass nämlich der innere Widerspruch, das ist, was der Marx halt so prozessierender Widerspruch genannt hat. Und das Die Betonung liegt auf Prozessieren. Das ist kein starres Ding, eine starre Struktur, eine starre Ebene, sondern das ist was, was selber was selber prozessiert sozusagen, was dann notwendigerweise auf Geschichte verwiesen ist. Und das ist ja ein uraltes Problem dann auch so im Marxismus selber, Struktur und Geschichte. Ne? Gibt es ja auch schon beim Alfred Schmidt, vom Alfred Schmidt dieses Buch und so weiter und so fort. Aber also ich denke, dass ich glaube, das eigentlich gerade gezeigt zu haben in meiner Ausführung, wie wichtig für mich Geschichte ist und dass das kein starres Strukturmodell ist, sondern dass die Wertabspaltung eine historische Logik ist, ein Prozess. Und das habe ich eigentlich konkret zu zeigen versucht. Also auch mit anderen Untersuchungen, wie mit im Rekurs da drauf, wie mit dem Lacœur oder so, oder mit historischen Untersuchungen von Heinz Honecker oder auch von Karin Hausen, die Polarisierung der Geschlechtscharaktere und sowas, wie das alles zustande gekommen ist. Also ich würde gerade sagen, dieses dynamische Moment ist bei mir eigentlich so das Zentrale. Und ich finde gerade so aus der marxistischen Ecke sozusagen, wo ich herkomme, das ist ein großer Unterschied zu dieser neuen Marx-Lektüre überhaupt, ne? Dass da nämlich da so getan wird, als gäbe es diese Geschichte gar nicht so. Also es gibt auch ganz unterschiedliche Richtungen natürlich in dieser neuen Marx-Lektüre. Aber im Großen und Ganzen bei dem, was momentan so kreucht und fleucht und auftritt, ist jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu dem Dörre, der hat dieses Prozessmoment zum Beispiel wieder viel mehr drin. Ne? Und das ist ja auch gut so, ne? Muss man ja auch mal sagen. Aber da würde ich mich jetzt also ausgesprochen abgrenzen von so formal-logischen Formanalysen, irgendwie, die meiner Meinung nach auch mit Marx nichts zu tun haben, weil den Marx, den kann man überhaupt nicht so strukturlogisch lesen. Also irgendwie, und für mich ist das auch irgendwo so eine Funktions-, wie soll man sagen, so eine Funktionsintelligenz, die sozusagen zugange ist, also was so manche Vertreter der neuen Marx-Lektüre angeht, die meiner Meinung nach den Marx auch auf so ein bürgerliches Wissenschaftsverständnis festklopfen wollen und den auch versteinern auf eine gewisse Art und Weise. Und damit habe ich nichts zu tun. Hast du noch mal, oder? Eine weitere Person gerade auf der Liste. Gibt es noch? Gerne auch noch mal. Ja, und zwar fand ich das einen sehr anregenden Vorschlag, weil es sich Bedenkanstöße gab und mich würde, ich hoffe, das sprengt den Rahmen nicht allzu sehr interessieren, damit ich das selber ein bisschen besser kontextualisieren kann und sonstigen Wissen. Unter dem Voraussetzung, von dem, was du uns vorgetragen hast, vielleicht mal ein paar Worte verlieren könntest zur vier in eine Perspektive von Frieda auch auf die Dichter und dann halt auch an einigen Stellen bezogen hast. Das finde ich spannend. Ja, habe ich übrigens da in dem Buch, habe ich nicht sogar zweimal im Grunde genommen, einmal im Vorderteil und dann auch einmal im Hinterteil. Naja, es ist halt so mit der vier in eine Perspektive, das hört sich halt gut an. Also wenn ich das jetzt mal so höre, denke ich mir, das wäre nicht schlecht. Ne? Willst du kurz erklären, was das ist? Vier in eine Perspektive, das ist, dass die Frigga Haug halt irgendwo so ein Modell hat, also wo der Tag aufgeteilt werden soll in Arbeit, also Produktionsarbeit sozusagen, dann Kulturarbeit und dann Reproduktionsarbeit. Und was ist denn das Vierte jetzt wieder? Gibt doch noch ein Viertes. Lohnarbeit, also klassische Lohnarbeit, klassische Hausarbeit, was bisher Kulturarbeit. Politik und Bildung oder Muße. Ach ja, genau. Muße. Ich bin jetzt schon fast ausgerechnet. Ja, also auf jeden Fall hört sich das ja ganz irgendwie, da würde ich jetzt sagen, also, naja, machen wir. Ne? Bloß ist es halt so, ich meine, es ist halt irgendwie so ein abstraktes Konzept, das bringt es ja schon seit 20 Jahren. Und da gibt es noch etliche andere solche Konzepte, also und die gibt es halt, aber es tut sich halt da nichts. Also seit 20 Jahren gibt es die, aber naja, gut, das kann man halt dann immer so sagen. Ich denke halt irgendwo, das Problem bei der ganzen Sache ist halt auch das, mit diesem Obsoletwerden der ganzen abstrakten Arbeit und auch so mit dieser Krisendynamik, die damit verbunden ist, also auch auf einer ökonomischen Ebene zum Beispiel irgendwo so, dieses Obsoletwerden der abstrakten Arbeit und auch so dieses, dass die Mehrwertmasse ja gesamtkapitalistisch schrumpft, die ja dann auch für diese Umverteilung, zum Beispiel für diese kulturellen Tätigkeiten oder diese Reproduktionstätigkeiten nötig wären oder so, dass bestimmte Ebenen von der Flieger auch gar nicht irgendwo so richtig durchdacht sind. Ne? Damit habe ich halt so mal ein Problem. Ich kann jetzt mit ihrem Konzept, das hat mir schon viel gebracht, das mit den Namensspielen Menschheitsarbeit, aber gerade wenn es sozusagen praktisch wird, dann wird es dann halt für mich ziemlich einfach bei der Frieda Haug. Da hört sich das gut an, aber es ist alles unvermittelt. Wir hätten noch ein paar Minuten, wenn es noch Fragen gibt. Ich möchte schon, kann man jetzt an den Rauch gehen? Ich mich schon ganz. Na, da kann ja gerne noch jemand was sagen. Ich drehe mich da mal ein. Wäre jetzt noch mal was Grundlegendes, das ist nicht zu spät. Also, ich könnte einfach noch was ganz Unklargewöhnliches begriffen. Aber gerne nicht auf überall. Also, es ist halt auch ein. Vielleicht fange ich mit einer an, die kleiner klingt, und dann stelle ich noch die nächste, und dann kannst du entscheiden, ob du überhaupt eine andere magst. Also, ein was ich mich gefragt hatte, als ich auch zu dieser Kommunikation von Reproduktionsarbeiten gearbeitet hatte, war, hat das einen Einfluss auf Kapitaldynamik und vielleicht auf sowas wie Kundenstaatenentwicklung? Ja, das ist genau das, was er im Grunde genommen auch angesprochen hat. Weil das ja so ist, dass diese Kehrtätigkeiten, die bilden ja keinen Mehrwert. Das ist ja der Witz. Also irgendwie, das wird ja alles im Grunde genommen über den Staat finanziert. Das sind ja marxistisch gesprochen Fonds frais, ne? Und darüber ergibt sich natürlich auch so dieses Problem, wie soll es überhaupt gesponsert werden, das mit dieser ganzen Carover Revolution oder irgendwie solches Zeugs. Ne? Also das ist schon ein Problem, weil je mehr dieser innere Widerspruch des Kapitalismus sozusagen sichtbar wird oder sich zuspitzt oder sowas, desto weniger Wert kann ja dann auch gesamtgesellschaftlich verteilt werden, um für diese Tätigkeiten locker gemacht zu werden. Ja. Und die meisten Tätigkeiten, Pflegetätigkeiten werden gesponsert über den Staat. Und irgendwie, selbst wenn es über private Pflegedienste abläuft, ist es immer noch so, dass dann die Leute ja das Pflegegeld kriegen und die das den privaten Firmen, also ganz praktisch jetzt. Ja. Okay, also du würdest sagen, was die gerade Entwicklung angeht, irgendwie eine Negativtendenz. Die nächste Frage wäre, okay, wie hat sich das vorher, als es noch nicht kommodifiziert war, als gratis verrichtete häusliche Arbeit, also hat das zu einer Wertbildung beigetragen oder war es einfach völlig außerhalb? Also ich weiß nicht, wie du argumentieren würdest, man würde wahrscheinlich sagen, in der Rezeptionslohnungsarbeit, das ist ja, der genau. Ganze Ja, so argumentieren ja auch die meisten Care-Theoretikerinnen irgendwie, ist im Prinzip ein regulationstheoretisches Modell, wo es dann im Fordismus irgendwo dann sozusagen zwischen Kapitalisten und Arbeitnehmern so eine Art, die Interessen haben sich da die Waage gehalten, da hat der Kapitalist viel gehabt, wurde viel Konsumgüter produziert und der Arbeiter auch, weil da hat es mit dem Lohn dann gestimmt und er hat sich auch noch Kühlschränke und Fernseher kaufen können. Und die Frau konnte noch daheim bleiben und für die Kinder hat es einfach gereicht. Das ist schon klar. Das ist so ein Punkt, wobei ich da halt irgendwo dann so das Problem sehe. Also das ist komischerweise, ist es jetzt wieder so, dass da das vollkommen vergessen wird, was da mal problematisiert worden ist. Zum Beispiel die Gabriele Winker oder auch die Sibylle oder Silke Chorus, die argumentieren so. Aber es ist ja lange Zeit eben gerade von der Frauenbewegung in der Hausarbeitsdebatte das problematisiert worden, nämlich dass eben die Frauen da nicht bloß so der Reproduktionsbüttel sozusagen für den Wert sind oder sowas, sondern dass das eine eigenständige Sache ist. Und ich glaube, das ist aber selbst was dann auch noch in diesen Gabriele Winker und Silke Chorus Diskussionen gleichermaßen auch immer wieder betont wird, dass das da drin nicht aufgeht, sondern was Eigenständiges ist. Bloß ist der Auseinandersetzung mit diesen früheren Gedanken, die immer da waren, gar nicht mehr da. Ne? Also da ist irgendwie so ein Abriss des Diskurses sozusagen, irgendwie hat da stattgefunden. Und irgendwie ist es letztendlich halt dann doch so, dass eigentlich so der Urmarx halt irgendwie um die Kehrgeschichte erweitert und Reproduktion dann halt doch die Matrix darstellt, die eigentliche. Und eigentlich diese Eigenständigkeit da ein wenig flöten geht. Na, also so diese Abspaltungsseite, würde ich jetzt mal sagen. Und dann auch noch irgendwie der Blödsinn begangen wird, zu sagen, da haben wir ja jetzt eine Perspektive, ein utopisches Modell. My Care irgendwo, das muss die Zukunft sein und das ist überhaupt irgendwo so das Wichtige im menschlichen Leben oder so, sowas. Und gar nicht mehr gesehen wird, dass ja auch in der Frauenbewegung diese Fürsorgezuweisung an Frauen ja total irgendwo in Frage gestellt war, ist das ja längst gesagt worden ist, das gehört ja zum Kapitalismus, hat er das schon immer gehört und von daher können wir das nicht einfach ablassen als gut, also so eine billige Utopie. Das sind halt so diese Sachen, aber zu der Profitraubgeschichte, die du jetzt angesprochen hast, das will ich jetzt aber wirklich nicht mehr ausweiten. Das ist natürlich schon so, dass sich die Frage stellt, mit der Profitrate, ob das tatsächlich irgendwo so das ist, was dann irgendwo sozusagen Einzelkapitalisten oder sowas an Gewinn machen und ob sich das dann irgendwie sozusagen hochrechnen lässt. Das wird nämlich oft im Sinne von so einem methodischen Individualismus gemacht und diese Profitrate, ob man die überhaupt in dem Sinne errechnen kann, wie sich es vielleicht VMLer manchmal denken oder auch manche Marxisten sich gedacht haben, das bezweifle ich, weil da müsstest du ja nämlich irgendwo so eine Art Plan oder Planung irgendwo sozusagen des Kapitalismus haben, um das dann rauszubringen, was ja aber irgendwo per Voraussetzung schon nicht geht. Vielleicht könnte das auch gleich, dass es ein bisschen unruhig wird und wir jetzt auch an der Zeit angelangt. Wir haben auch noch ganz kurz Privatpause, ich glaube ein paar Minuten hast du auch noch, bevor du wieder auf den Zug musst. Und würde mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken. Ich habe ja schon gesagt, irgendwie, ich hätte gern mit euch noch gezecht, aber ich muss daheim her, meine Schwiegermutter mal alle. Kann ich mir jetzt wohl leider irgendwie jetzt allein werden. Noch ganz nett. Naja. Und schön, dass ihr alle da wart. Ich habe ja schon Werbung gemacht. Wir freuen uns, wenn wir euch wiedersehen bei einer der nächsten Veranstaltungen. Und bis dann.